Stadt und die Heimat so weit. 10 Tage schon in Provenza Stadt und zum Rasten blieb keine Zeit. Tage und Nächte nahm ich der Motor, wir stürmten und schlugen uns Gänse vor. Mit dem Panzer kamen alle Teufel ein, hinter die Ersten am Feind. Bye.